Innovationen. Zero to One versus One to Many. Der Einfluss von solidem Geld auf die Zeitpräferenz und Zukunftsorientierung zeigt sich nicht nur in der Höhe der Ersparnisse, sondern auch in der Art der Projekte, in die eine Gesellschaft investiert. In einem System, das auf solidem Geld beruht, ähnlich dem, was die Welt im späten 19. Jahrhundert besaß, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass Einzelpersonen langfristige Investitionen tätigen und über große Mengen an Kapital verfügen, um die Art von Projekten zu finanzieren, die lange Zeit brauchen, um sich auszuzahlen. So wurden einige der wichtigsten Innovationen der Menschheitsgeschichte in der goldenen Ära am Ende des 19. Jahrhunderts geboren. In ihrer bahnbrechenden Arbeit, The History of Science and Technology, stellen Bunch und Helmans eine Liste der 8.583 wichtigsten Innovationen und Erfindungen in der Geschichte von Wissenschaft und Technik zusammen. Der Physiker Jonathan Hübner analysierte all diese Ereignisse in Bezug auf die Jahre, in denen sie stattgefunden haben, und die Weltbevölkerung in den entsprechenden Jahren und maß die Häufigkeit dieser Ereignisse pro Jahr und pro Kopf seit dem Mittelalter. Hübner fand heraus, dass zwar im 20. Jahrhundert die Gesamtzahl der Innovationen stieg, aber die Zahl der Innovationen pro Kopf im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Ein genauerer Blick auf die Innovationen der Welt vor 1914 unterstützt die Daten von Hübner. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass unsere moderne Welt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erfunden wurde. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert, in dem die Erfindungen des 19. Jahrhunderts verfeinert, verbessert, optimiert, wirtschaftlich rentabler gemacht und popularisiert wurden. Die wunderbaren Verbesserungen des 20. Jahrhunderts lassen leicht vergessen, dass die eigentlichen Erfindungen, die transformativen, weltverändernden Innovationen, fast alle in der goldenen Ära entstanden sind. In seinem beliebten Buch From Zero to One diskutiert Peter Thiel die Auswirkungen der Visionäre, die eine neue Welt erschaffen, indem sie den ersten erfolgreichen Prototypen einer neuen Technologie herstellen. Der Schritt von Zero to One, also von Null bis zum ersten erfolgreichen Beispiel einer Technologie, wie er es nennt, ist der schwierigste und bedeutendste Schritt für eine Erfindung, während der Schritt von eins zu vielen hergestellten Produkten eine Frage der Skalierung, des Marketings und der Optimierung ist. Denjenigen von uns, die vom Konzept des Fortschritts angetan sind, könnte es schwerfallen, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Welt des soliden Geldes vor 1914 die Welt von Zero to One war, während die Welt des staatlich produzierten Geldes nach 1914 die Welt des Übergangs von 1 zu vielen ist. Es ist nichts falsch daran, von 1 zu vielen überzugehen, aber es regt uns sicherlich an, darüber nachzudenken, warum wir nicht noch viele weitere Zero-to-One-Transformationen in unserem modernen Währungssystem vorfinden. Die Mehrheit der Technologien, die wir in unserem modernen Leben verwenden, wurde im 19. Jahrhundert während des Goldstandards erfunden, finanziert aus dem ständig wachsenden Grundkapital, welches von den Sparern angesammelt wurde, die ihr Vermögen in einem soliden Geld- und Wertspeicher aufbewahrten, das nicht kurzfristig entwertet werden konnte. Eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Innovationen der Zeit ist hier zu finden. Warm- und Kaltwasser, Innentoiletten, Sanitärinstallation, Zentralheizung. Diese Erfindungen, die heute von jedem, der in einer zivilisierten Gesellschaft lebt, als selbstverständlich angesehen werden, bedeuten für die meisten von uns den Unterschied zwischen Leben und Tod. Sie waren für die Beseitigung der meisten Infektionskrankheiten auf der Welt äußerst wichtig und ermöglichten das Wachstum städtischer Gebiete, ohne von den allgegenwärtigen Krankheiten gegeißelt zu werden. Elektrizität, Verbrennungsmotor, Massenproduktion. Unsere moderne Industriegesellschaft wurde auf dem Fundament einer wachsenden Nutzung von Kohlenwasserstoffenergie aufgebaut, ohne die eine moderne Zivilisation schlicht nicht möglich wäre. Diese grundlegenden Energie- und Industrietechnologien wurden im 19. Jahrhundert erfunden. Auto, Flugzeug, U-Bahn, elektrischer Aufzug. Wir haben es der Belle Époque zu verdanken, dass die Straßen unserer Städte nicht mit Pferdemist übersät sind und dass wir um die Welt reisen können. Das Automobil wurde 1885 von Carl Benz erfunden, das Flugzeug 1906 von den Gebrüdern Wright, die U-Bahn 1843 von Charles Pearson und der elektrische Aufzug 1852 von Elisha Otis. Herzchirurgie, Organtransplantation, Blinddarmoperation, Babyinkubator, Strahlentherapie, Anästhesie, Aspirin, Blutgruppen und Bluttransfusionen, Vitamine, Elektrokardiographie, Stethoskop. Auch die Chirurgie und die moderne Medizin verdanken ihre größten Fortschritte der Belle Époque. Die Einführung moderner Sanitäranlagen und zuverlässiger Kohlenwasserstoffenergie ermöglichte es den Ärzten, die Art und Weise, wie sie ihre Patienten nach Jahrhunderten weitgehend kontraproduktiver Maßnahmen betreuen, zu verändern. Chemikalien aus Erdöl, Edelstahl, stickstoffbasierte Düngemittel. Die industriellen Stoffe und Materialien, die unser modernes Leben ermöglichen, stammen alle aus den transformativen Erfindungen der Belle Époque, die sowohl die Massenindustrialisierung als auch die Massenlandwirtschaft ermöglichten. Kunststoff und alles, was daraus entsteht, sind ein Produkt der Verwertung von Chemikalien aus Erdöl. Telefon, drahtlose Telegrafie, Sprachaufzeichnungen, Farbfotografie, Filme. Während wir unsere Neuzeit gerne als die Ära der Massenkommunikation betrachten, war das meiste, was wir im 20. Jahrhundert erreicht haben, lediglich die Verbesserung der Innovation des 19. Jahrhunderts. Der erste Computer war der Babbage-Computer, der 1833 von Charles Babbage entworfen, aber erst 1888 von seinem Sohn Henry fertiggestellt wurde. Es mag übertrieben sein zu sagen, dass das Internet und alles, was es enthält, nichts als Kleinigkeiten sind, die der Erfindung des Telegrafen von 1843 hinzugefügt wurden, aber es ist etwas Wahres dran. Der Telegraph veränderte die menschliche Gesellschaft grundlegend, indem er die Kommunikation ohne den physischen Transport von Briefen oder Boten ermöglichte. Das war der 0-zu-1-Moment der Telekommunikation und alles, was in all seinen Varianten folgte, war nichts weiter als eine Verbesserung von 1 zu vielen.